haben uns den Kampf ums Reich verschworen und dürfen ihn niemals verlieren. Wir sind das Feuer der heiligen Brand, wir lodern vor des Reiches Altar. Wir haben das Ziel klar erkannt, wir sind der Erhebung von vergangener Zeit, auch sie schütteln unter den Farben. Es darf nicht umsonst sein, ihr Sterben und Leid, ihr Opfer soll ewig uns mahnen. Und wenn sich Welten regeln und stellen, soll Hass und Wut sich in uns mahnen. Das heilige wir werden das Heilige Reich befreien, unser Sieg wird die Verräter zermürben.